Wissenschaft im Brennpunkt. Am Ufer der Müritz sammeln sich die Kraniche. Ein kräftiger Herbstwind bläst über den großen Binnensee in Mecklenburg. Es ist Mitte Oktober. Karl Nietz fährt ein letztes Mal zu seinen Bienen. Der ehemalige Tierarzt aus Waren ist Hobbyimker, wie die meisten Imker in Deutschland. 20 Bienenvölker hat er in seinem grünen Wanderwagen am Ufer der Müritz stehen, inmitten großer Felder. Das Bienenjahr 2007 geht zu Ende. Es war ein gutes Jahr für die deutschen Imker. Anders als in den USA, wo im vergangenen Frühjahr massenhaft Bienen starben. Sie waren einfach weg, spurlos verschwunden. Mehr als ein Viertel von 2,4 Millionen Bienenvölkern. In einigen Bundesstaaten fehlten fast 70% der Bienen zur Bestäubung. Auch in Deutschland sterben die Bienen. Immer wieder in regelmäßigen Abständen. Und jetzt drohen wieder große Verluste. Das leise Sterben. Warum die Bienen spurlos verschwinden. Von Maren Schibilski. Imker Karl Nietz öffnet einen Bienenkasten. Mit süßlichem Pfeifenrauch besänftigt er die Tiere. Mitte Oktober bereiten sich die Bienen auf den Winter vor. Sie fliegen nicht mehr aus, haben aufgehört zu brüten, sammeln sich zu einer Wintertraube. Ich persönlich hatte nie Totalverluste oder solche großen Verluste, dass ich mit der Honigproduktion, dass ich einen großen Ausfall hatte. Ich hatte auch bis 20% Völkerverluste mal und 10% betrachte ich als normal. Seit 1980 ist Karl Nietz Imker. Er redet nicht gern über Bienenverluste. Die gab es schon immer. Warum jetzt so ein Wirbel darum gemacht wird, versteht er nicht. Bei den Bienenverlusten sollte man auch immer daran denken, dass auch Imker Fehler machen in der Völkerführung. Vor 4 Jahren, als auch in Deutschland die Bienenvölker reihenweise starben, kam er glimpflich davon. Trotzdem hat er sich damals gemeldet, als für ein deutschlandweites Bienenmonitoring Imker gesucht wurden. 3-mal im Jahr bekommt Karl Nietz jetzt Besuch von Marion Schröder. Sie arbeitet am Länderinstitut für Bienenkunde in Hohenneuendorf bei Berlin und betreut einen Teil der Imker im Monitoring. Wir nehmen jetzt erstmal die Proben, fangen mit der Volksstärke-Einschätzung an. Die Bienen von Karl Nietz gehen in den Winter. Offiziell beginnt jetzt das neue Bienenjahr und damit eine Zeit, in der sich viel für seine Bienenvölker entscheidet. Wichtig ist, dass es Jungbienen sind, dass es nicht nur um alte Bienen handelt, dass die Bienen nicht geschädigt sind. Und wir gucken jetzt, ob sie stark sind. Die Völker schätzen das sozusagen ein. Ja, es ist wichtig, dass sie eben gut und stark in den Winter gehen mit viel Jungbienen. Das ist wesentlich. Der Winter ist für Bienen eine harte Zeit. 3 bis 4 Monate müssen sie in einer Traube überdauern und in ihrer Mitte die Königin wärmen. Reichen die Futtervorräte nicht oder erkranken Tiere, stirbt meist das ganze Volk. Genau 100 Bienen pro Volk nimmt Marion Schröder als Probe. Mit bloßen Händen fährt die geübte Bienenwirtschaftlerin über die Waben und drückt die Bienen in ein Plastikröhrchen. Außerdem sammelt sie pro Volk 1 Esslöffel Futter aus den Waben. Jedes Detail, jede Auffälligkeit, die Nietz bei seinen Völkern bemerkt hat, wird protokolliert und später in ihrem Labor ausgewertet. Das Länderinstitut für Bienenkunde ist 1 von 8 Instituten im deutschen Bienenmonitoring-Programm. Nach großen Bienenverlusten in Deutschland im Frühjahr 2003 wurde das Monitoring gestartet mit 1000 Bienenvölkern und dem Ziel, die genauen Ursachen des Bienensterbens über einen langen Zeitraum umfassend zu erforschen. Ein weltweit einmaliges Projekt. Elke Genersch. Es gab auch bei den Völkerverlusten in der Vergangenheit immer wieder Erklärungsansätze. Das ist also aus der Wetterlage des Jahres davor ersichtlich war, dass eine schlechte Trachtsituation war oder dass der Winter lang und kalt war. Das drittwichtigste deutsche Nutztier gerät immer mehr in Bedrängnis. Davon sind viele Imker überzeugt. Einige behaupten, dass das große Völkersterben zunimmt. Doch beweisen ließ sich das nicht. Für eine Zunahme haben wir im Moment noch keine Hinweise. Es gibt durchaus Aufzeichnungen, die belegen, dass es das schon vor 100 Jahren gegeben hat. Es hat immer mal Abstände von 7 bis 10 Jahren gegeben, aber es hat auch schon in der Vergangenheit einen kürzeren Rhythmus gegeben. Doch das Bienensterben in den USA stellte alles bisher Dagewesene in den Schatten. Die ersten Meldungen trafen im Frühjahr 2007 ein. Amerikanische Imker berichteten, dass ihre Bienen einfach weg waren, spurlos verschwunden. Nur leere Stöcke blieben zurück, mit Honig und nicht ausgewachsenen Bienen, die langsam verhungerten. Am Schluss fehlten in den USA mehr als 600.000 Bienenvölker. Irgendetwas sei aus dem Gleichgewicht geraten, vermuteten amerikanische Wissenschaftler. Sie gaben dem Massensterben den Namen Colony Collapse Disorder, abgekürzt CCD, und gründeten eine Sonderarbeitsgruppe zur Aufklärung. In Deutschland dagegen sahen Bienenforscher relativ gelassen nach Übersee. Das Phänomen, was die Amerikaner beschreiben, dass die Bienen weg sind, es ist nicht neu. Es gibt in Deutschland den Begriff Kahlfliegen dafür. Bienen sind sehr soziale Insekten und dazu gehört durchaus, dass sie ihren Stock, ihr Volk nicht als Hospiz ansehen, in das sie also zurückkehren, wenn sie sich schlecht fühlen und dann zu Tode pflegen lassen, sondern Bienen fliegen aus und sterben außerhalb. Das ist ein ganz normales Verhalten für ein zusammenbrechendes Volk. War das amerikanische Bienensterben ein ganz normaler Vorgang, wie er immer wieder und in allen Teilen der Welt auftritt? Eine existenzielle Frage, denn der Mensch lebt von der Biene. Ein Drittel der pflanzlichen Nahrung wächst nur mit ihrer Hilfe. Äpfel, Pflaumen, Paprika, aber auch Raps, Sonnenblumen und Klee sind auf die Bestäubung der Honigsammler angewiesen. Im Keller des Bieneninstituts lagert Elke Genersch bei minus 70 Grad in einer Tiefkühltruhe die Bienen- und Futterproben. Es ist November 2007. In dem Projekt versuchen wir eigentlich alle Faktoren zu erfassen. Das heißt, die Volksentwicklung wird erfasst. Also die Einwinterungsstärke, die Auswinterungsstärke, auch die Volksentwicklung, die Populationsentwicklung, wie sich das nennt, das Jahr über. Weltweit beobachten Bienenforscher, dass kranke Honigbienen zunehmen. Immer neue Parasiten und Viren tauchen auf. Am Standort Hohenneuendorf will die Spezialistin für Bienenkrankheiten nun ein Kompetenzzentrum für die Infektionserreger aufbauen. Natürlich, wenn Bienen aus Australien, aus Neuseeland eingeführt werden, besteht die Gefahr, dass hier neue Krankheitserreger, neue Parasiten eingeschleppt werden, mit denen unsere Bienen sich noch nie auseinandergesetzt haben und dann natürlich im Erstkontakt zusammenbrechen. Karin Hethke zermörsert eine Bienenprobe. Dazu träufelt sie eine helle Flüssigkeit. Die technische Assistentin bereitet im Labor eine Lösung vor. Zuerst wird die Nosema-Untersuchung durchgeführt, danach die RNA-Extraktion für die Virusuntersuchung durchgeführt und dann können die Milben ausgezählt werden an den Bienen. Dieses Jahr wird zum ersten Mal auch nach dem Virus gesucht, den US-Forscher von der New Yorker Columbia University im Spätsommer 2007 gefunden hatten. Ein Infektionserreger, der mitverantwortlich sein soll für das Bienensterben im Frühjahr 2007 in den USA. Sein Name ist Israeli Acute Paralysis Virus. Elke Genersch ist gespannt, ob das Virus auch in Deutschland verbreitet ist. Es ist bisher nicht danach gesucht worden. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wer nicht sucht, der findet es nicht. Wir etablieren gerade die Methode und sind jetzt dabei, die Proben zu analysieren. Wahrscheinlich stammt das Virus aus Australien und verbreitete sich über Israel bis in die USA. Die Amerikaner haben dann auch den Zusammenhang gefunden zwischen Bienenimporten. Das heißt also, seit 2004 gab es dort verstärkt Importe von australischen Bienen, die auch mit diesem Virus infiziert sind, dort keine Verluste anrichten. Dass Australien trotz Virus vom großen Bienensterben verschont blieb, liegt wahrscheinlich an der Varroa-Milbe, vermutet Elke Genersch. Die Milbe ist ein hartnäckiger Bienenparasit aus Asien. Nach Deutschland kam sie 1977. Mittlerweile beherrscht sie Bienenvölker in der ganzen Welt. Nur Australien ist noch milbenfrei. Das Varroa-Weibchen befällt das ganze Jahr über die Bienenbrut und legt dort Eier ab. Um sich entwickeln zu können, saugen Weibchen und Varroa-Nachkommen Blut aus den Bienenpuppen. Sie schädigen die Jungbienen, machen sie krank. Im Winter beißt sich die 1,6 mm große Milbe auch an erwachsenen Bienen fest, um zu überleben. Für Bienenkrankheiten wirkt sie wie ein Katalysator. Die Bienen haben sich eigentlich mit Viren sehr gut arrangieren können. In 100 Millionen Jahren Koevolution haben die beiden Auskommen miteinander gefunden. Jetzt kommt die Varroa-Milbe und injiziert quasi die Viren während des Puppenstadiums in das Bienenblut, in die Hämolymphe. Und die Viren bekommen plötzlich völlig andere Möglichkeiten, an andere Organe dranzukommen und Schäden anzurichten, die vorher so nicht möglich gewesen wären. Der Varroa-Milbe kommt eine Schlüsselrolle zu. Immer wenn große Völkerverluste in der Welt auftreten, ist die Milbe mit im Spiel. Auch beim letzten Bienensterben in den USA. Varroa plus Faktor X. Diese Hypothese wagt Kaspar Bienefeld. Er leitet das Bieneninstitut in Hohenneuendorf bei Berlin. Varroa ist immer dabei. Das heißt aber nicht Varroa alleine. Wir vermuten jetzt, dass es eine Interaktion ist zwischen bestimmten Wetterfaktoren, der Varroa-Milbe und durch die Varroa-Milbe übertragene Viren. Die Kombination ist in vielen Fällen dann tödlich. Es ist Ende Dezember 2007. Seit Wochen sitzt Karin Hethke im Labor und zählt Milben in den Bienenproben des Monitorings. Der technischen Assistentin brennen die Augen unter der grellen Lampe. Keine Milbe darf sie übersehen. Manchmal verstecken sich die winzigen Parasiten unter den Körpersegmenten der Biene. Inzwischen zeichnet sich ab, es sind viele Milben. Zu viele. Wir haben 100 Bienen ausgezählt und haben dort so viel Milben drin gefunden, dass dann bezogen auf die einzelne Biene 7 Milben gefunden worden waren. Also 7 Milben pro Biene. Stellen Sie sich das vor. Elke Genersch befürchtet, dass viele Bienenvölker in Deutschland den Winter nicht überleben werden. Zum ersten Mal lässt sich durch das Bienenmonitoring ein großes Völkersterben im Frühjahr 2008 vorhersagen. Wir werden mit wesentlich weniger Bienen in das Bienenjahr reingehen, natürlich. Wenn 20, 25, 30% der Bienenvölker in Deutschland fehlen, dann ist das erstmal zu Beginn des Jahres eine Katastrophe. Die deutschen Bienenwissenschaftler sind beunruhigt. Anfang Januar 2008 geben sie eine Pressemitteilung heraus. Wenig später scheint sich die Prognose zu bestätigen. Im Länderinstitut für Bienenkunde in Hohenneuendorf rufen regelmäßig Imker an. Sie berichten über große Verluste. Elke Genersch kennt einen der möglichen Gründe. Das liegt einfach daran, dass der letzte Winter so warm war, dass die Bienen den ganzen Winter über gebrütet haben. Dadurch konnten sich die Varroa-Milben selbst im Winter noch vermehren. Die Bienen sind in einem sehr, sehr explosionsartig verlaufenden Frühling mit viel zu viel Varroa-Milben gestartet. Die Bienenpopulation ist explodiert, die Varroa-Milben-Population aber auch. Und die Bienen hatten die ganze Saison über eine sehr, sehr hohe Varroa-Last. Ob nur die Varroa-Milbe schuld ist, wird sich zeigen. Elke Genersch wartet noch auf die anderen Daten des Monitorings. Ostbrandenburg, Seelow, unweit der Oder. Es ist Mitte Januar, die Felder kahl. Im Schutz einer Hecke stehen auf Paletten holzfarbene Bienenkästen. 600 Völker überwintern hier. Sie gehören Ansgar Westerhoff. Gleich nach der Wende hat der Göttinger Bio-Imker einen Großteil seiner Bienen in den Osten verlegt, wegen der großen Felder und der unberührten Natur. Bislang sind die Völker ganz gut in den Winter gegangen, weil jeder Winter ist natürlich ein Risiko für einen Imker und für einen Berufsimker. Ist es auf jeden Fall eine Zeit, wo er doch ein bisschen unsicher ist, wie eben der Winter verläuft und wie die Bienenvölker dann auswintern. Das Jahr 2008 begann schlecht für Ansgar Westerhoff. Neben Ostbrandenburg hat er noch einen zweiten Bienenstandort in Süddeutschland im Raum Freiburg. Von dort meldeten seine beiden Mitarbeiter bei Jahreswechsel, dass von 200 Bienenvölkern die Hälfte tot sei. Wir sind natürlich entsetzt bei solchen Ergebnissen. Die Bienen waren eben tot, die Bienen hatten den Kasten nicht verlassen, sondern die toten Bienen fanden sich noch in der Beute. Dann ist das schon ein schockierendes Ergebnis, was man dann da hat. Jedes tote Bienenvolk sind 200 bis 300 Euro Verlust. Jetzt schaut Ansgar Westerhoff persönlich in Ostbrandenburg vorbei. Also es ist schon so, dass der Erfolg in der Imkerei wesentlich damit zusammenhängt, wie gut man die Varroa-Milbe im Griff hat. Also ohne eine regelmäßige Behandlung ist es nicht möglich zu impfen in Deutschland. Ansgar Westerhoff hat die Zeit vor den Milben nicht mehr kennengelernt. Mit seinen 44 Jahren zählt der ausgebildete Biologe zu den jungen Imkern in Deutschland. Viele haben aufgegeben, als die Varroa-Milbe ins Land kam. Die ganze Imkerei muss inzwischen auf den Bienenparasiten abgestellt werden. Also früher konnte man einige tausend Milben im Volk haben und die Völker konnten damit leben und das ist also heute überhaupt nicht möglich. Also wenn wir heute 1000 Milben hätten, dann würde das Volk niemals überleben. Das war früher, war das normal. Das heißt also, die Milben sind einfach schädlicher, als sie früher waren und übertragen Krankheiten, die es früher so in dem Maße nicht gab. Ansgar Westerhoff schaut vorsichtig in die Bienenkästen. Überall bewegt sich etwas. Am Standort Ostbrandenburg haben seine Völker offenbar überlebt. Doch noch ist der Winter nicht zu Ende. Ursprünglich stammt die Varroa-Milbe aus Asien. Doch dort haben die Honigbienen gelernt, mit ihr zu leben. Durch die geschlossene Wabe hindurch erkennen die Bienen die Varroa-Milbe. Mit ihren Mundwerkzeugen öffnen sie die Wabe und töten die befallene Brut. Damit stirbt auch die Milbe. Die Wetzelhonigbiene steht erst seit kurzer Zeit mit dieser Milbe in Kontakt und konnte noch nicht diese Fähigkeiten entwickeln, während die asiatische Honigbiene schon seit vielen Jahrtausenden mit dem Problem fertig werden muss. Und hier haben sich die Resistenzen entwickelt. Wir warten da noch auf bei unserer Honigbiene. Kaspar Bienefeld will die Wartezeit verkürzen, die Anpassung der westlichen Honigbiene beschleunigen. Dazu verhalf ihm eine wichtige Entdeckung, die bereits vor Jahrzehnten am Bieneninstitut in Bonn gemacht wurde. Auch die westliche Honigbiene hat einige wenige Spezialisten im Volk, die geschädigte Bienenbrut erkennen können und ausräumen. Seit 1996 sucht Kaspar Bienefeld gezielt in Bienenvölkern nach diesen Spezialisten. Dafür hat er eine besondere Fahndungsmethode entwickelt. Wir infizieren einzelne Zellen mit Varroa-Milben, dann markieren wir ungefähr 2000 Bienen individuell mit einem Plättchen, mit einer Nummer. Und dann geben wir diese Beobachtungswaben in eine Einheit, die ausgestattet ist mit einer Infrarot-Videokamera. Fred Zautke sitzt im Keller des Bieneninstituts an einem Überwachungsmonitor. Er kontrolliert Videobänder aus dem Sommer. Die Infrarotkamera hatte rund um die Uhr das Geschehen im Bienenstock festgehalten. Jetzt beobachtet Fred Zautke das Gewimmel an den Brutwaben. Verdunkelt sich der Hintergrund, zeigt die neue Bildsoftware an, dass eine Biene eine Wabe öffnet und die Brut ausräumt. In der Regel ist es so, dass eine bestimmte Biene ein kleines Loch in diese Zelle macht und nachfolgende Bienen wissen, aha, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Wenn der gesamte Zelldeckel geöffnet ist, wie beispielsweise bei dieser Zelle, dann wird zuerst der Kopf und ein Teil des Rumpfes aufgefressen und der Rest aus der Zelle rausgezogen. Unzählige Stunden hat Fred Zautke vor dem Monitor verbracht, um diese Spezialisten zu finden. Es sind Arbeitsbienen. Um sie gezielt zu vermehren, müssen Bienenforscher einen Trick anwenden, erklärt Projektleiter Kaspar Bienefeld. Es besteht nämlich die Möglichkeit, Arbeitsbienen zu Vätern zu machen. Arbeitsbienen, die normalerweise unfruchtbar sind, können im Prinzip auf jeden Fall sich auch reproduzieren. Sie können nämlich unbefruchtete Eier legen. Aus unbefruchteten Eiern schlüpfen bei der Honigbiene Drohnen, die dann Sperma produzieren. Und wir besamen dann entsprechende Königin mit diesem Sperma. Seit 7 Jahren verfolgt Kaspar Bienefeld diese Reproduktionsstrategie. Herausgekommen sind viele Arbeitsbienen, die fleißig geschädigte Brutwaben ausräumen. Eine weltweit beachtete Selektionszucht. Und wir sind mit den Erfolgen sehr zufrieden. Wir finden jetzt bei den Infrarot-Videobeobachtungsversuchen eine 5-mal höhere Ausräumrate bei unserer Selektionslinie als bei Kontrollen. Und wir sehen auch, dass in den Völkern unserer Selektionslinie deutlich weniger Milben entwickeln als in Kontrollvölkern. In 10 Jahren möchte Kaspar Bienefeld eine westliche, Varroa-resistente Honigbiene haben. Zurzeit sucht er das Gen, das für das besondere Ausräumverhalten verantwortlich ist. Dann könnte der Bienenwissenschaftler mit Hilfe von Genanalysen die Spezialisten finden und weiterzüchten. Doch dazu müssen erst neue Forschungsgelder fließen. Ende Januar 2008. Die Grüne Woche in Berlin. Auf der Bühne des Erlebnisbauernhofes wird über das deutsche Bienenmonitoring debattiert. Der Bauernverband hat dazu eingeladen. Es ist der Versuch eines Schulterschlusses zwischen Landwirtschaft und Imkern. Beide leben seit Jahren in einem angespannten Verhältnis. Einerseits sind die Bauern auf die Bestäubung der Bienen angewiesen. Andererseits bekommen deutsche Imker aber keinen Cent dafür, dass sie ihre Bienenstöcke ins Feld stellen. Ausgenommen im Obstanbau. Seit Jahren gibt es Streit darüber, ob Pflanzenschutzmittel die Bienen töten. Der Berufs- und Erwerbsimkerverband wird nicht müde zu behaupten, dass mehr Bienen sterben, seit systemische Beizmittel auf die Felder gespritzt werden. Auch das wird im deutschen Bienenmonitoring jetzt untersucht. Manfred Hederer ist Vorsitzender des Berufs- und Erwerbsimkerverbandes. Wir sind immer noch in der Hoffnung, dass das Bienenmonitoring Ursachen Daten, Fakten und so weiter liefern kann. Wir müssen uns in Geduld üben. Es war noch nie ein solches Projekt im Laufen. Der Imkerverband erhebt auch den Vorwurf, dass deutsche Bienenwissenschaftler nicht unabhängig arbeiten. Diese Unterstellung kommt immer dann auf, wenn die Forscher nichts finden. Auch in den Monitoringproben sind bisher keine schädlichen Wirkstoffe für Bienen nachgewiesen worden, weshalb sich nun auch Elke Genersch mit Vorwürfen konfrontiert sieht. Zu Unrecht, wie sie meint. Wir haben ganz bewusst Völker auch ausgesucht, die in Gebieten stehen mit sehr hohem Maisanbau. Wir haben Völker ganz bewusst ausgesucht in Gebieten mit Sonnenblumenanbau. Und Raps auch noch, um also diese Hauptverdächtigen, was Pflanzenschutzmittel angeht, Sonnenblume, Raps zu erfassen. Im Verdacht stand lange das Beizmittel Imidacloprid. Es wird beim Raps eingesetzt und sollte im Jahre 2000 in Frankreich ein Bienensterben ausgelöst haben. Die Untersuchungsstelle für Bienenvergiftungen an der Biologischen Bundesanstalt in Braunschweig war damals an der Aufklärung beteiligt, unter Leitung von Dieter Brasse. Wir haben bis heute nicht einen einzigen Schaden feststellen können, der nachweislich auf die Anwendung von Imidacloprid zurückgeführt werden kann. Dies wird, Gott sei Dank, muss man sagen, neuerdings auch aus Frankreich bestätigt. In den 70er Jahren starben viele Bienen durch Insektizide im Weinbau. Die Wirkstoffe konnten eindeutig nachgewiesen werden. Seitdem sind sie verboten. Heute finde man kaum noch bienengefährliche Wirkstoffe, meint Dieter Brasse. Trotzdem bleibt er skeptisch. Man kann einfach nicht sagen, dass nur die Reduktion der Wirkstoffe oder der Produkte gleichzeitig eine Reduktion der Bienenschäden bringt. Man sollte sich keine Illusionen hingeben, dass also Pflanzenschutz heute absolut sicher sei für Bienen. Das ist es nicht. Ostbrandenburg, unweit von Seelow. Bio-Imker Ansgar Westerhoff fährt mit seinem Wagen durch die hügelige Agrarlandschaft. Es ist Anfang Februar 2008. Der Himmel ist nebelverhangen. Der Boden auf den Feldwegen vom Regen aufgeweicht. Immer wieder macht Ansgar Westerhoff Halt und beschaut sich aufmerksam Feld- und Wiesenränder. Er sucht nach neuen Wanderplätzen für seine Bienen. In gut einem Monat verlassen sie die Stöcke und fliegen aus, um Pollen und Nektar zu sammeln. Eins bereitet dem Bio-Imker seit Jahren Kopfzerbrechen. Hier in der Oder-Region wird gentechnisch veränderter Mais angebaut. Erst nur auf kleinen Versuchsflächen, jetzt auch auf großen Schlägen. Mohn 810, eine Maispflanze, die ein Insektengift produziert. Ansgar Westerhoff fürchtet um seine Bienen, wenn sie diesen Maispollen sammeln und an die Bienenbrut verfüttern. Wir versuchen auf jeden Fall, dem auszuweichen. Während der Maisblüte dann die Völker in einer anderen Tracht zu haben, wo jetzt in diesem Fall eben zum Glück noch kein gentechnisch veränderter Mais in der Nähe angebaut wird. Ansgar Westerhoff geht auf Nummer sicher. Obwohl es weltweit genügend Forschungsarbeiten zur BT-Maispflanze Mohn 810 und Bienengesundheit gibt. Die jüngste und umfassendste stammt von Biosicherheitsforschern in Zürich. An der Forschungsanstalt Agroskop haben Dirk Babendreier und sein Team Bienen auf einem Versuchsfeld Maispollen sammeln und an Bienenlarven verfüttern lassen. Zum ersten Mal wurde die tatsächliche Pollenmenge bestimmt, die Bienenlarven fressen. Für eine Risikoabschätzung unerlässlich. Wir konnten ganz klar zeigen, dass die Larven sehr, sehr wenig Pollen aufnehmen und damit selbst, wenn das BT-Toxin eine gewisse Wirkung haben sollte, keine Gefahr für die Bienenlarven existiert. Außerdem untersuchten Dirk Babendreier und sein Team die Futtersaftdrüse von Bienen und ihre Darmflora, nachdem sie BT-Maispollen in übergroßen Mengen gefressen hatten. Die Tiere bekamen auch reines BT-Gift. Weder die Futtersaftdrüse noch die Darmflora der Bienen wurde geschädigt. Das Fazit von Babendreier fällt eindeutig aus. Die Imker sollten aus Sicherheitsaspekten heraus keine Bedenken haben, ihre Bienen neben BT-Maisfeldern zu haben. Es besteht kein Risiko für die Bienen oder auch die Bienenlarven. Doch Ansgar Westerhoff konnten diese Ergebnisse nicht überzeugen. Es ist auf jeden Fall so, dass ich vermute, dass es also eben Völker, die sowieso schon angeschlagen sind, durch eben dieses BT-Gift doch durchaus in Mitleidenschaft gezogen werden können. Also halte ich für sehr wahrscheinlich. Biosicherheitsforscher Dirk Babendreier versteht die Vorbehalte der Imker. Dass aber weltweite Forschungsergebnisse nicht an die breite Öffentlichkeit kommen, weil sie Gentechnikgegnern nicht ins Schema passen, ärgert ihn. Für den Mond 810 ist die Forschung aus meiner oder unserer Sicht, was die Gefahr für die Bienen angeht, klar beantwortet. Also gibt es eigentlich aus unserer Sicht keinen großen Forschungsbedarf mehr. Es ist natürlich schon so, dass auch in der Zukunft noch andere Pflanzen kommen. Logischerweise muss man auch für diese Pflanzen eine Risikoanalyse durchführen. Wir müssen schauen, je nach Pflanze, wie das Risiko ist. Es ist Ende Februar. Elke Genersch liegen die Ergebnisse zum Israeli Acute Paralysis Virus vor. Es ist das Virus, das das große Bienensterben in den USA mit ausgelöst haben soll. Zumindest in diesem Punkt gibt es Entwarnung. Bei uns ist das Virus bislang nicht aufgetaucht. Für das große Sterben, das jetzt auf Deutschland zukommt, müssen andere Ursachen verantwortlich sein. Varroa-Milbe plus Faktor X, sagen die Experten. Mit Hilfe des Bienenmonitorings wird es nun erstmals gelingen, diesen Faktor X genauer zu benennen. Krankheiten, die sich im Zuge der Globalisierung schneller denn je verbreiten, gehören dazu. Der Druck einer stark veränderten Naturlandschaft wohl auch. Werden die Bienen all dem auf Dauer standhalten? Oder ist der Exodus der Völker nur der Beginn eines größeren Sterbens? Bienen leben seit 80 bis 100 Millionen Jahren hier auf der Erde. Das heißt, sie haben das Aussterben der Dinosaurier überlebt. Ich glaube, die Bienen haben wesentlich stärkere Umwälzungen in ihrer Umwelt bisher überlebt, als das bisschen, was wir im Moment anstellen. Dass wir natürlich mit unserer beschränkten Sicht glauben, dass das, was wir in unserer kurzen Lebensspanne hier beobachten, auch an Veränderungen unglaublich sein muss für diese armen kleinen Bienen, das unterschreibe ich so nicht. Denkbar, dass die Biene als Art mit dem Menschen fertig wird, sagt Elke Genersch. Doch der Mensch ist von den Bienen abhängig. Er sollte es nicht darauf ankommen lassen. Das leise Sterben. Warum die Bienen spurlos verschwinden. Von Maren Schibilski. Es sprachen Isis Krüger und Josef Tratnik. Regie und Produktion Peter Schilske. Redaktion Christiane Knoll.